Erster König Belsazar regiert in Babel. Daniel hat einen Traum im Bett. Er schreibt die wichtigsten Dinge auf. Zweiter Daniel sagt, ich sehe den Wind am Himmel. Der Wind macht das große Meer wild. Dritter vier sehr große Tiere kommen aus dem Meer. Jedes Tier sieht anders aus. Vierter das erste Tier sieht aus wie ein Löwe. Es hat Flügel wie ein Adler. Dann steht es wie ein Mensch auf zwei Beinen. Fünfter das zweite Tier sieht aus wie ein Bär. Es hat drei Rippen im Mund. Eine Stimme sagt, ei, es ist viel Fleisch. Sechster das dritte Tier sieht aus wie ein Panther. Es hat vier Flügel und vier Köpfe. Es bekommt viel Macht. Siebter das vierte Tier ist sehr stark und schrecklich. Es hat große Zähne aus Eisen. Es hat auch 10 Hörner. Achter ein kleines Horn wächst zwischen den anderen Hörnern. Es hat Augen und einen Mund. Es sagt sehr stolze Worte. Neunter ich sehe Throne. Ein sehr alter Mann setzt sich hin. Seine Kleidung ist weiß wie Schnee. Sein Thron brennt. Zehnter viel Feuer kommt von ihm. Sehr viele Diener sind da. Das Gericht beginnt und Bücher werden geöffnet. Elfter das vierte Tier wird getötet. Sein Körper wird im Feuer verbrannt. Das Horn hat zu viel geredet. Zwölfter die anderen Tiere verlieren ihre Macht. Aber sie dürfen noch eine Zeit lang leben. Dreizehnter ich sehe jemanden in den Wolken. Er sieht aus wie ein Mensch. Er geht zu dem alten Mann. Vierzehnter er bekommt alle Macht und Ehre. Alle Völker müssen ihm dienen. Sein Reich bleibt für immer. Fünfzehnter ich, Daniel, habe große Angst. Die Bilder in meinem Kopf machen mich traurig. Sechzehnter ich frage einen Diener nach der Wahrheit. Er erklärt mir alles ganz genau. Siebzehnter die vier großen Tiere sind vier Könige. Diese Könige kommen auf die Erde. Achtzehnter aber die Leute von Gott bekommen die Macht. Sie behalten die Macht für immer. Neunzehnter ich will mehr über das vierte Tier wissen. Es war sehr schrecklich und hatte Zähne aus Eisen. Zwanzigster ich frage nach den 10 Hörnern. Und nach dem kleinen Horn mit den Augen. Es sah größer aus. 21. Das kleine Horn kämpft gegen Gottes Leute. Es gewinnt den Kampf gegen sie. 22. Dann kommt der alte Mann. Er hilft den Leuten von Gott. Jetzt bekommen sie die Herrschaft. 23. Das vierte Tier ist ein viertes Reich. Es macht die ganze Erde kaputt. 24. Die 10 Hörner sind 10 Könige. Danach kommt ein neuer König. Er besiegt 3 andere Könige. 25. Er sagt böse Worte gegen Gott. Er quält die Leute von Gott. Er will alle Gesetze ändern. 26. Aber das Gericht kommt. Er verliert seine Macht. Er wird für immer vernichtet. 27. Dann bekommen die Leute von Gott die Macht. Alle Herrscher müssen Gott gehorchen. Sein Reich ist ewig. 28. Hier endet der Bericht. Ich, Daniel, habe viel Angst. Aber ich behalte alles in meinem Herzen.